Bank auf Applaus. Vorhang runter, hinten raus. Ein Kaffee aus der Maschine, den verschwitzten Flitter aus. Durch die immer müde Halle, an der dunklen Rezeption. Die Gitarre in die Ecke, ein paar Mark fürs Telefon. Mein liebes Chefst du schon, hier ruft ein heimlicher Star. Die abgespulte Sensation. Kalte Nacht, jede Stunde aufgewacht, weil ein Flugzeug wieder tief liegt, weil die Straße grässlich lacht. Langes Warten